Plötzlich liegt er da. Wie vom Himmel gefallen. Der schwarze Vogelkörper zuckt. Auf und zu geht der Schnabel. Das Auge. Riesig. Starrt mich an. Dummer Junge. Wusste ja nicht, dass ich so gut zielen kann. Fördewind. Hörspiel von Sabine Stein. Ich würde Ihnen gerne Kaffee anbieten, aber ich weiß nicht, wo meine Sekretärin steckt. Schön, dass Sie Zeit für mich haben, Herr Dahlhaus. Ja, Zeit ist übertrieben. Was kann ich denn tun für das Landeskriminalamt? Ich denke, ich kann etwas für Sie tun. Wir haben nämlich einen Hinweis von unseren Kollegen aus Kiel bekommen, nachdem die Ventex bei ihrem aktuellen Windparkprojekt zu ziemlich robusten Verhandlungsmethoden greift. Wer sagt das? Viel interessanter ist, was sagen Sie? Ich sage Ihnen, dass das Blödsinn ist. Genauer heißt es, Sie übten gehörigen Druck auf eine Familie aus, die ihr Grundstück nicht für Zuwegungen an Sie verpachten will. Das sind Gerüchte. Es ist viel Geld im Spiel. Da gibt's immer irgendwelche Neider. Ich dachte nur, Sie sollten wissen, dass wir gegen Sie ermitteln. Aufgrund eines Gerüchts? Es gibt da noch andere Fragen, auf die ich gern eine Antwort hätte. Dann fragen Sie, Frau Breuer. Wir haben keine Geheimnisse. Sehen Sie, wir glauben, dass die Ventex unkorrekte Gutachten erstellen lässt, um ihre Kunden zu täuschen. So, glauben Sie. Ihre Ertragsprognosen arbeiten mit geschönten, ziemlich unrealistischen Zahlen. Dagegen gibt es meistens kaum nennenswerte Belastungen durch Schall- oder Schattenwurf auf dem Papier. In der Wirklichkeit sieht es dann ein bisschen anders aus. Ihr Ehrgeiz in allen Ehren, aber was verstehen Sie von Potenzialanalysen? Die Windparks Domrade und Himmler Marsch, die hat doch die Ventex errichtet, oder nicht? Worauf läuft das hier eigentlich hinaus? Ich würde mich gerne mal ein bisschen in der Abteilung Projektentwicklung umsehen. Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Haben Sie etwas zu verbergen? Ich muss Ihnen nichts beweisen. Wir sind die Guten, Frau Breuer. Wir arbeiten mit aller Kraft an einer lebenswerten Zukunft. Ich frage mich, wieso Sie ausgerechnet bei uns so viel Dreck vermuten. Ich will mich einfach mit dem zuständigen Abteilungsleiter unterhalten. Bitte, tun Sie das. Aber ich wüsste nicht, wie der Ihnen weiterhelfen kann. Er ist erst seit einem Monat bei uns. Ach, was ist mit seinem Vorgänger? Der Herr Moritz hat nach einer neuen Herausforderung gesucht. Als Sales Manager Südostasien für einen Turbinenhersteller. Im Moment nimmt er vermutlich gerade in Bangkok ein Schlückchen von seinem eisgekühlten Mai Tai. Davon kann unser einer nur träumen. Ich ermittle schon so lange gegen die Ventex, aber es reicht nie. Immer dasselbe Lied. Am Ende bleibt der Dreck nicht an Ihnen kleben. Ja, aber immerhin will diese Firma umweltfreundliche Energie produzieren. Ach, und deswegen drückt man schon mal ein Auge zu, oder was? Manchmal frage ich mich, ob du eigentlich begriffen hast, worum es bei unserem Job hier geht. Bettina, du bist frustriert, ist schon klar. Aber nun warte mal ab. Dahlhaus wird reagieren, er wird mit seinen Leuten reden, er muss weiter seine Arbeit machen und irgendwann hast du ihn. Ja, oder aber er hat die Warnung dankend zur Kenntnis genommen und bereinigt gerade in aller Ruhe seine Unterlagen. Seine Abteilungsleiter hat er ja schon in die Wüste geschickt. Okay, es stimmt, was dein Chef sagt. Du hast es leider verrissen. Keine Witze, Gartmann. Ich bin nicht in der Stimmung. Und warum hast du mich angerufen, Bettina? Pass auf. Das neueste Projekt von Dahlhaus soll in Harup an der Flensburger Förde entstehen. Aber es gibt Widerstand in der Bevölkerung. Und ich wüsste gerne, was die Ventex dafür tut, dass der Deal zustande kommt. Ich denke, du solltest ein paar Tage Urlaub an der Förde machen. Um was genau dort zu tun? Augen und Ohren offen halten, frische Luft schnappen. Und keine Mucke diesmal? Nö. Nur Seminon lesen und gut essen? Ja. Ja, klingt nach einem attraktiven Job, könnte ich mir direkt vorstellen. Na bitte, soll eine schöne Gegend sein. Die Krähe ist längst verrottet in ihrem Grab. Und meine Schleuder auch. Heute bin ich der Einzige, der im Winter den Vögeln ein paar Körner hinstreut. Sentimental hat Musche das genannt. Habt ihr zwei euch amüsiert über mich? Aber zielen verlernt man nicht. Ich treffe heute noch, was ich treffen will. Das Zimmer liegt im ersten Stock. Aber ich sag Ihnen gleich, mit der Küche ist es ein bisschen schwierig zurzeit. Ich bin alleine. Meine Frau ist auf Kur. Ja, kein Problem, dann esse ich außer Haus. Außer uns gibt es im Ort nur noch den Amboss. Französische Spezialitäten. Aber der hat bis Ostern zu. Bis Ostern? Tja. Was starrst du mich so an? Als ob ich ein Fremder wäre. Verstehe schon. Einer wie du hat immer nur das große Ganze im Blick. Und wer bin schon ich? Aber man muss auch zuhören können. Das wirst du lernen. Zuhören. Ich nehme die Börsenpfanne mit Bratkartoffeln. Die bieten wir im Moment nicht an. Aha. Oder dann das Pfeffersteak mit Kroketten. Tut mir leid, ich sag ja. Ja, dann sagen Sie mir doch einfach, was haben Sie denn? Tja, ich kann den strammen Max machen. Schwarzbrot, Kartenschinken, 3 Spiegeleier und Essiggürkchen. Nehmen Sie es. Sie haben keine andere Wahl. Was essen Sie, wenn ich fragen darf? Gulaschsuppe. Also noch mehr Eier verträgt nämlich mein Cholesterinspiegel nicht. Na, Suppe klingt gut. Ist so etwas frisch heute. Ne? Kommt sofort. Sagen Sie mal, funktioniert in Ihrem Zimmer die Heizung? Sie werden sich dran gewöhnen. Ich bin schon fast 2 Wochen hier und finde die meisten Räume inzwischen überheizt. Also Sie sind beruflich unterwegs? Ja, Althoff, Rüdiger Althoff. Wir projektieren im Ort einen Windpark. Jack Gartmann, Tourist. Also der erste Eindruck sagt mir, Wind gibt es hier mehr als genug. Ja, schon. Aber die Herrschaften waren sich lange nicht einig, ob sie daraus Strom gewinnen wollen oder nicht. Aber jetzt geht es hoffentlich zügig voran. Jeder hier folgt nur seiner eigenen Bahn und denkt nicht drüber nach, was er anderen damit antut. Die Vögel fallen aus den Wolken. Der Himmel zersplittert in 1000 Stücke. Wird klein gedroschen. Wapp, wapp, wapp. Und püriert. Ich muss mit Ihnen reden, Herr Althoff. Es ist wichtig. Ja, was gibt's denn so Dringendes, Herr Hennig? Ja, wie Sie wissen, gehört mir ja Grund hier. Ich habe auf eigene Rechnung ein Windgutachten erstellen lassen. Den eigenen Vater hat er bestohlen, der Hennig. Das Ergebnis dürfte äußerst interessant sein für Sie. Um sich gut freuen zu machen. Ja, also das Paket ist geschnürt, Herr Hennig. Wir werden es nicht wieder aufmachen. Ja, aber... Aber die teilen ihre Beute bis heute ohne ihn. Der Windertrag ist bei mir mindestens so hoch wie bei Petersen. Und er ist nur ein schlechter Sohn gewesen. Das habe ich jetzt schwarz auf weiß. Und die Fläche, die liegt doch lange nicht so dicht an den Häusern. Herr Hennig. Ihr Gemeinderat hat entschieden. Einstimmig, soviel ich weiß. Moin. Hier, fragen Sie Uwe Nissen. Der wird es Ihnen erklären. Na, Ingo, versuchst du immer noch deinen Acker an Mann zu bringen? Die Verträge sind unterschrieben. Kapier das endlich. Ach, du machst einen Fehler, Nissen. So kann man mit Freunden nicht umgehen. Tja, ich dachte wirklich, Witt hätte seine Leute besser im Griff. Was wollen Sie denn? Das ist doch erst gut gegangen. Uwe Nissen. So. Hat den Jüngeren jeden Tag ihr Schulbrot und ihr Geld abgepresst. Und dann können wir jetzt ja auch richtig loslegen mit dem Genehmigungsverfahren. Aber immer schlau seine krumme Art in eine gerade Form gegossen. Ja, dann sagen Sie Ihrem Bürgermeister mal, er soll endlich an sein Handy gehen. Seit 2 Tagen telefoniere ich nämlich nur mit seiner Mailbox. Dann reden Sie doch mit mir. Bin ja so ein Stellvertreter. Okay. Gut. Was ist denn da mit diesem Grundstück, das wir für die Zufahrt brauchen? Klappt das jetzt endlich mit der Genehmigung? Ja, ist kein Problem. Ich bin Ihr Mann. Mach uns mal eben 2 Helle fertig, Quast. Der Durchmesser der Rotoren beträgt 100 Meter. Jeder Turm ist 186 Meter hoch. Höher als die Pyramiden von Gizeh. Höher als der Kölner Dom. Im Namen der Klimahysterie wird Mensch und Tier der Lebensraum zerstört. So ein Unsinn. Was soll das werden? Von mir hier wird jedenfalls niemand diesen Mist zu hören bekommen. Bettina Breuer, ich bin momentan nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie mir Ihre Nachricht nach dem Signalton. Hallo Bettina, es grüßen die Phantome des Hutmachers. Es regnet Tag und Nacht und die braven Bürger pflegen ihre Schattenseiten. Der Bürgermeister hier ist abgetaucht und keiner weiß, wo er steckt. Klinken habe ich geputzt wie einer aus der Drückerkolonne. Ausgerechnet ich. Ihr kennt mich, habe ich gesagt. Ich bin keiner, der betteln geht. In unseren Köpfen wird das Rauschen nicht mehr aufhören. Über die Dächer unserer Häuser geht eine Schattensense. Wapp, Und mäht uns den Verstand nieder. Hey, Tourist, spielen Sie Skat? Wie ist? Uns fehlt zurzeit unser dritter Mann. Na klar, warum nicht? Ein Jubi-Quas für unseren Touristen. Grog wäre mir lieber. Was ist, sind Sie krank? Nee, nur noch nicht richtig akklimatisiert. Hoppe, ich mache mir Sorgen. Da stimmt was nicht. Aber Muschel, ein paar Tage geht es in der Apotheke doch sicher auch ohne den Chef. Carsten ist doch keiner, der einfach wegbleibt. Die Polizei muss ihn suchen, Hoppe. Nun mal sinnig. Der gönnt sich bloß eine kleine Atempause. Ach, dieser Mann lebt nur für die Politik. Das weißt du genau. Das weiß doch jeder hier. Ich bin hier nicht im Dienst, Muschel. Wenn das offiziell sein soll, dann musst du morgen zu mir aufs Revier. Ach, verdammt! Witt hat das mächtig gewurmt, dass nicht alle gleich Hurra geschrien haben. Der will geliebt werden. Als Politiker ist das fatal. Tja, er ist eben nicht von hier. Genickt haben sie und unterschrieben. Haben mir in die Augen gesehen dabei. Hat sich bei der Apothekertochter ins gemachte Bett gelegt und nun krempelt er alles um. Manch ein Pastor. Er hat viel für die Gemeinde getan. Und für dich, Petersen. Für dich hat er am meisten getan. 210 zu 37? Ja, das ist sauer. Jetzt frage ich dich, wer hat da falsch gespielt? Die denken natürlich, dass das wieder irgendeine Weibergeschichte ist. Keiner von euch war überrascht. Ja, unser Herr Bürgermeister soll mal lieber aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt. Ihr habt gewusst, dass ihr gewinnen werdet. Eine private Siegesfeier ist jetzt ja wohl das verkehrte Signal. Du hattest das Sektglas schon in der Hand, bevor die Auszählung beendet war. Den Bürgerentscheid hat er gewonnen, aber er hat eine Menge Leute vor den Kopf gestoßen. Die bräuchte er gar nicht mehr wiederzukommen. Es gibt überall schlechte Verlierer. Ingo Hennig. Zum Beispiel. Um ein Haar wäre uns der ganze schöne Plan um die Ohren geflogen und dann hätten wir alle in die Röhre geguckt. 210 zu 37. Ich bin gespannt, wie du mir das erklären wirst. Und ich kann warten. Ich bin geduldig. Das lernt man vom Holz. Hallo. Wenn ich Lust hätte zu telefonieren, wäre ich dran gegangen. Gartmann, wo treibst du dich rum? Ich habe gerade einen Anruf von den Kieler Kollegen bekommen. Von eurem Bürgermeister ist ein Brief aufgetaucht. Die Ventex ist unser Ausverkauf. Ja, ich komme selber nach Harup. Wir ermitteln jetzt ganz offiziell. Polizeiobermeister Hoppe. Ja, ich bin hier der Revierführer. Herzlich willkommen, Frau Kollegin. Danke, Herr Hoppe. Haben Sie schon ein Hotel? Oh ja, ich denke, ich werde mir hier im Ort ein Zimmer nehmen. Ja. Ah, also ich empfehle Kappeln. Bei uns im Fördeblick kocht nämlich der Wirt und der ist ein lausiger Koch. Besser sieh's aus dem Weg. Sonst steht man hier die ganze Zeit unter Beobachtung. Hübsche Frau übrigens, aber Vorsicht. Da wird man ja direkt neugierig. Noch ein Jubi für mich, Quas. Und einen Grog für unseren Touristen. Ich hoffe, jetzt quatsch nicht so viel Misch. Was will die Polizistin eigentlich hier? Das ist wegen Witt. Keine Ahnung, wieso die sich da reinhängt. Mir sagt sie ja nix. Nur, dass sie mit dir sprechen will. Mit mir? Wieso mit mir? Sie hat aufgeschnappt, dass das Streit gegeben hat zwischen Witt und dir. Dieses eine Mal nützt es dir nichts, dass du so schön reden kannst. Ich hab dich zu unseren Leuten rüberprosten sehen. So gut gelaunt, so siegessicher. Die Last meines Gewissens zwingt mich zur Umkehr. Und da war alles sonnenklar. Ich kann das nicht. Windkraft macht die Menschen krank. Schon 60 Minuten Schattenwurf führen zu Stressreaktionen. Tieffrequenter Schall verursacht Tinnitus. Schwindel, Übelkeit, Herzrasen und Panikattacken. Aber das ist absurd. ist vollkommen absurd. Das weiß doch jeder hier. Sowas glaubt mir doch kein Mensch. Sie dürfen nicht alles glauben, was man Ihnen hier erzählt. Die Atmosphäre ist ein bisschen giftig im Moment, aber wir sind ein starkes Team, Witt und ich. Die Flugblätter, die Infostände, die Unterschriften. Also, Sie haben nicht zu ihm gesagt, er sei in dem Job eine glatte Fehlbesetzung? Von Anfang an nichts wert gewesen. Ein instinktloser politischer Dilettant? Wo haben Sie das denn her? Sieht so aus, als hätten Sie nicht nur Freunde hier. Ja, Streit gibt es ja überall mal. Und worüber genau haben Sie sich denn gestritten? Ach, Witt hat die Leute von der BI in der Bürgerversammlung einen Haufen Neurotiker genannt. Und Sie sind nicht so für grobe Worte? Gucken Sie mal. Ich bin zwar mit Leib und Seele Autohändler, aber niemand sagt, dass man seinen Horizont nicht erweitern kann. Die Windenergie ist ein sehr reizvolles neues Geschäftsfeld. Da darf man die Leute nicht verschrecken. Wie reizvoll genau? 240 Tonnen Baustahl, 7000 Tonnen Beton. Ja, wir sind Teilhaber. Fast der gesamte Gemeinderat hat Anteile an der Förderwind-KG gezeichnet. Wie riecht Geld? Und wenn die Mehrheit beim Bürgerentscheid dagegen gestimmt hätte, weil unser Bürgermeister kein Händchen für die Stimmung im Ort hat, dann wäre ja auch Essig gewesen mit den 20% Rendite. Nur damit ich es auch richtig verstehe. Sie haben als Gemeindevertretung über ein Geschäft abgestimmt, an dem Sie persönlich beteiligt sind? Ja, sicher. Wieso? Jeder hier kann sich da einkaufen. Das ist für alle offen, das ist so eine Art Bürgerwindpark. Du kannst mich nicht kränken. Neurotisch. Hast du Leute wie mich genannt? Neurotisch. Das heißt verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Ganz im Gegenteil. Ich bin aufgewacht. Nie so klar im Kopf gewesen wie jetzt. Schick, gelb steht dir. Du solltest dir auch so ein Ostfriesenerz kaufen. Sowas braucht man hier. Ich habe mir vor, mich länger als unbedingt nötig draußen aufzuhalten. Angst vorm Tageslicht, Gartmann? Fehlt dir ein Klavier, hinter dem du dich verschanzen kannst? Nicht jeder Mensch ist ein Frischluftfanatiker. Dieser Wind, der reißt mir die letzten Haare vom Kopf. Hier. Lies mal. Ich bin ein Knecht der Windmafia. Mein Leben ist ein Irrtum. Was soll das? Wieder von Witt. Seine Frau hat die Handschrift erkannt. Die Kieler Kollegen schicken uns Einsatzkräfte. Die Zeit läuft. Da komme ich nicht ganz mit. Diese Nachricht ist ein Geständnis, Gartmann. Und ein Abschiedsbrief. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es lief doch gerade richtig gut für den Mann. Er hat seine Pläne durchgesetzt. Er ist am Ziel. Er hat rausgekriegt, dass die Ventex mit gezinkten Karten spielt. Und unter den Verträgen steht seine Unterschrift. Da hat er den Kopf verloren. Ja, aber wegen sowas bringt sich doch heute keiner mehr um. Hör zu, er ist ein wichtiger Zeuge für mich. Er kann gegen die Ventex aussagen. Wir müssen ihn finden, bevor er sich was antut. Ich glaube nicht, dass das ein Abschiedsbrief ist. Das sind eher verschlüsselte Botschaften an uns. Gartmann, lies deine Simeon-Krimis und spiel hier nicht den Superprofiler. Ja, genau das ist dein Problem, Bettina. Du hast zu wenig Fantasie. Hättest du Simenon gelesen, dann wüsstest du, wie leicht eine festgefügte Ordnung aus dem Tritt gerät, wenn jemand sich ungerecht behandelt fühlt. Ich verstehe das ja, dass du dem Ventex-Chef unbedingt eins reinwürgen willst. Ja, aber vielleicht geht die Geschichte ja auch ganz anders. Ein Dorf zerstreitet sich über ein Windparkprojekt. Für die eine Hälfte geht es ums Geschäft, für die andere um Gefühle und um ihre Heimat. Ja, das ergibt doch jede Menge leicht erzündliches Material. Du scheinst dich hier schon mächtig gut eingelebt zu haben. Du denkst schon wie ein Provinzler. Ja, ich arbeite dran, denn die Zeit läuft. Deine Worte, Bettina. Was sehe ich? Der große Witt hat Angst. Das ist das schlechte Gewissen. Das kommt vom Lügen und Betrügen. Aber es kommt bei jedem der Punkt, wo er reinen Tisch machen muss. Ich wollte unser Dorf dem Ökowand preisgeben. Gesundheit und Glück der Menschen hier waren mir egal. Politischer Ehrgeiz hat mich getrieben. Gier und Eitelkeit haben mich blind gemacht. Für den Profit nahm ich die Zerstörung der Heimat in Kauf. Das ist so widerlich. Na, heute kein Skat? Nee, heute wird gelesen. Ich muss wissen, ob der Mörder am Ende doch noch überführt wird. Ich nehme Tee mit rum. Gern. Sag mal, Petersen, wie viel kriegst du dafür, dass sie die Windmühlen auf deinen Acker pflanzen dürfen? 100.000 im Jahr oder mehr? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich mache das aus Überzeugung. Ah, ja. Nie wieder Tschernobyl. Damals waren unsere Kinder klein, das habe ich nicht vergessen. Können die falschen Töne nicht lassen, sogar jetzt. Für 100.000 werde ich auch zum Grün. Seit der König der Schützenjugend war, glaubt er, dass das Leben ihm was schuldig ist. Ja, Hennig, hast aus dem Krämerladen deiner Eltern was Großes machen wollen, hast dich überhoben. Ne? Fürs Rechnen braucht man eben Talent. Und für diese Leute wolltest du den Helden spielen. Gibt zum Glück noch Leute, die an andere Dinge denken, als immer nur ans Geld. Glaub mir, du wirst von niemandem vermisst. Aber Hennig doch nicht. Musste Konservendosen ins Regal räumen, wenn wir anderen am Strand waren. Sowas prägt fürs Leben. Nicht jeder hat einen Vater, der ihm alles reinstopft. Ich hab mir alles selber aufgebaut. Ach, nur Bürgermeister bist du nicht geworden. Das ist er. Aus einer blühenden Landschaft wollte ich ein Industriegebiet machen. Dafür habe ich Gutachten fälschen lassen. Betrogen und gelogen. Nee, ich habe das Ergebnis des Bürgerentscheids manipuliert. Ich habe die Zukunft unserer Kinder an die Windmafia verkauft. Was hat Muschel nur an dir gefunden? Wenn sie dich sehen könnte. Du bist so schwach. Ja, das kratzt. Oder nein, das ist auch mehr eher ein Jucken. Also das fängt hier also auf der Zunge hinten an und dann zieht sich das den ganzen Hals runter. Haben Sie Fieber? Ja, 37,3. Das ist normal. Ich fühle mich aber überhaupt nicht normal. Nehmen Sie diese Lutschtabletten hier und gurgeln Sie mit Salbeiblättern. Ja, rätselhafte Sache. Das mit Ihrem Chef, es tut mir leid, aber das ganze Dorf redet ja von nichts anderem. Ja, es ist schrecklich. Seit Tagen kein Lebenszeichen. Ich bin sicher, dass ihm etwas passiert ist. Manchmal macht man sich Feinde, ohne es zu ahnen. Feinde? Nebenbuhler, Konkurrenten, Neider. Carsten doch nicht. Er ist beliebt. Oder hat er persönliche Probleme? Sind Sie von der Polizei? Nein, nein, ich bin nur ein Musiker. Er ist in Gefahr, das spüre ich. Sie mögen ihn sehr, Ihren Chef. Warum sagen Sie das? Ja, Sie haben recht, es geht mir nichts an, aber Ihre Augen leuchten. Ja, wenn Sie von ihm reden, da kann man direkt eifersüchtig werden. Sie sind ein komischer Vogel. Ja? Ja, das klingt ja jetzt wenig ermutigend. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob Sie heute Abend ein Glas Rotwein mit mir trinken möchten. Was wird denn Ihre Erkältung dazu sagen? Sie werden es kaum glauben, aber ich fühle mich schon besser. Oh, ein Hypochonder sind Sie also auch. Seien Sie gnädig, ich arbeite ohne Deckung. Ich bin Musiker ohne Klavier. Das ist ein ernsthaftes Handicap. Ich denke drüber nach. Sie finden mich im Fördeblick. Fragen Sie nach Jack Gartmann. Flirtet wieder mit fremden Männern, meine Muschel. Weiß sie nicht, wo ihr zu Hause ist. Ihr Apotheker wird sie zum Weinen bringen. Bei mir hat sie immer gelacht. Was willst du schon wieder? Carsten ist verschwunden, Fredo. Jetzt sag mir, was weißt du davon? Moin, Jens. Moin. Frauke. Das ist Kriminalhauptkommissarin Breuer. Tach. Moin. Natürlich. War ja klar, dass die Polizei zu uns kommt. Nur lass mal, Frauke. Hm? Wir befragen das halbe Dorf, um uns ein Bild zu machen. Herr Lüdemann, wann haben Sie Carsten Witt zum letzten Mal gesehen? Fragen Sie nach meinem Alibi? Wir wissen ja noch gar nicht, was passiert ist. Aber Sie sind Wortführer der Bürgerinitiative, die sich gegen den Windpark wehrt. Sie haben guten Grund, den Mann nicht zu mögen. Ich mache ihn auch ich nicht. Ich hasse ihn. Aber das ist nicht verboten. Das stimmt. Wann also? Letzte Woche. Bei der Stimmenauszählung. Er ist zu uns gekommen und hat mir die Hand hingehalten. Schöne Geste. Wohl eher ein Unterwerfungsritual. Haben Sie sich mit ihm gestritten? Mein Mann hat eingeschlagen. Er ist keine Kämpfernatur. Man muss wissen, wann man verloren hat. Einen Tisch werde ich bauen. Einen schönen Kirschholztisch. An dem werden unsere Kinder sitzen. Musche wollte immer Kinder. Warum dann nicht mit mir? Wir haben einen Brief, in dem Witt sich selbst der Bestechlichkeit bezichtigt. Was sagen Sie dazu? Keine Ahnung, ob er Geld genommen hat. Vermutlich, vielleicht. Was macht das für einen Unterschied? Sie haben allen hier Geld versprochen. Und was werden Sie jetzt tun? Wir weitermachen. Ja. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir haben unseren Hof gerade zum Reiterhotel umgebaut. Die Ruhe ist alles, was wir hier zu verkaufen haben. Wenn der Windpark kommt, dann ist das unser Ruin. Noch ein Grund, sich dem Mann wegzuwünschen. Den und den ganzen Rest der Windmafia zur Hölle mit Ihnen! Mensch, Frauke, so kenne ich dich ja gar nicht. Wir haben einen Anwalt beauftragt. Ja? Wir werden klagen. Wo? Er hat uns keine großen Hoffnungen gemacht, aber... In Ordnung. Wir müssen es versuchen. Quast vom Fördeblick ist mit von der Partie. Ach ja? Ja, natürlich. Dem bricht der Windpark vermutlich auch das Genick. Frau Breuer, kommen Sie, es ist dringend. Wir haben Witt in einem Graben zwischen Haub und dem Nachbarort gefunden. Der Täter hat ihn dort abgelegt. Er ist vermutlich erstickt. Sein Mund war voll mit Erde. Wie lange ist er schon tot? Noch keine 24 Stunden. Tja, er könnte noch leben, wenn wir besser gewesen wären. Prost. Der Mund voller Erde. Starkes Bild. Stattdessen stürmen wir hier. Die ganze Zeit im Nebel rum. Wir haben keinen einzigen müden Anhaltspunkt. Bist du sicher, dass du kein Fischbrötchen willst? Räucherfische können die hier wirklich gut. Für mich beschissen, Mann. Was ist das für ein Zeug? Aquavit. Gib mal her. Aquavit heißt Wasser des Lebens. Wusstest du das? Lauwarm. Ich bin keine gute Polizistin, Mann. Ich bin null... Unsinn. Du bist manchmal vielleicht ein bisschen starrsinnig, übermotiviert, humorlos, aber sonst bist du okay. Okay. Vielleicht solltest du doch noch etwas essen. Okay, reicht nicht, wenn du Polizistin bist und einen entführten Menschen finden musst. Witt war schon so gut wie tot, als wir angefangen haben, nach ihm zu suchen. Woher willst du das wissen? Ja. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach, dieser Briefeschreiber. Hat keine Forderung gestellt. Der wollte keinen Handel. Der wollte nur eins. Rache. Strafe. Witt hatte nie eine Chance. Und wir auch nicht. Aber warum? Ich frage mich immer, warum. Er hat niemandem etwas getan. Das ist alles nur Politik. Nur Politik. Daran stirbt man doch nicht. Er ist wegen seiner Vision einer ökologischen Gesellschaft gestorben. Ich hätte nie gedacht, dass es bei uns einmal so weit kommt. Der war ein Narziss. Friede seine Asche. Er wollte geliebt werden. Das will doch jeder. Ich sehe ihn da liegen. Halb weggesunken. Im Brackwasser. Das Erste, was mir durch den Kopf schießt, das ist doch viel zu kalt, Mensch. Was tut eigentlich die Polizistin hier, wenn sie dann sowas nicht verhindern kann? Die arme Dörte war so ein strahlendes Mädchen. Wer hätte gedacht, dass mal so ein Unglück über sie kommt? Wieso Witt? Wieso kein anderer von uns? Vielleicht bin ich ja als Nächster dran. Ich muss immer denken, was er in seinen letzten Stunden wohl erlebt hat. Wer hat ihn so gehasst? Moin allerseits. So scheiße. Ein Pilz und einen kurzen Quast. Jo. Ich trinke auf Carsten Witt. So ein Ende hat er nicht verdient. Geh nach Hause, Jens. Ja, du störst. Wir möchten unter uns sein. Wir möchten uns unterhalten, ohne uns belauscht zu fühlen. Hast du nicht gehört, sag mal? Raus mit dir! Hau! Hände weg! 5,5 Millionen erwartete Einnahmen im Jahr. Ihre Köpfe haben sie zusammengesteckt und werden sofort still, wenn sie mich sehen. Beim Bäcker bekomme ich meinen Kuchen nicht mehr, weil angeblich alles bestellt ist für eine Feier. Sie haben sich aber Zeit gelassen, Frau Breuer. Die Ermittlungen haben eine unerwartete Wendung genommen. Mhm. Und jetzt, wo der Mann tot ist, kommen Sie zu mir? Erzählen Sie mir von Witt. Wie war denn Ihr Verhältnis zu ihm? Wieso glaube ich, dass Sie sich die Antwort schon selbst gegeben haben? Sie tun mir Unrecht, Herr Althoff. So leicht mache ich es mir nicht. Sehen Sie, es sind schwierige Zeiten für uns. Die Bürgerbeteiligung macht jedes Projekt zum Hindernislauf. Sobald irgendwo ein Baum gefällt werden soll, ja, da gibt es eine Volksabstimmung. Mehr als die Hälfte aller kommunalen Vorhaben scheitert am Einspruch der Bürger. Da braucht es politisches Fingerspitzengefühl. Ja, und das war nicht unbedingt Witts Stärke. Hat es Konflikte mit ihm gegeben? Nein. Pannen eher, ja. Aber er stand voll hinter dem Projekt, falls Sie das meinen. Mhm. Herr Althoff, wo waren Sie am Montagnachmittag zwischen 2 und 6 Uhr? Wieso glauben Sie, dass Sie mich das fragen müssen? Warum sollte ich dem Mann was tun? Sie sind nicht der Einzige, den ich das frage. Frau Breuer, Sie suchen in der falschen Richtung. Gehen Sie zu den Leuten von der BI. Da gibt es auch immer ein paar Fanatiker. Beantworten Sie bitte meine Frage. Ich war in Flensburg. Ich hatte einen Termin beim Umweltamt. Herr Lamp, Zimmer 316. Grüßen Sie ihn von mir. Absondern wollen Sie mich. Wie einen lästigen Splitter im Fleisch. Aber da lache ich drüber. Wie man weiß, kann es böse enden, wenn man den Gegner unterschätzt. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das war heute Morgen in meinem Briefkasten. Jetzt hat er mich im Visier. Wer? Der Irre, der Witt umgebracht hat, ist doch wohl klar. Auch Nissen wird bald nur noch Geschichte sein. Dabei bist du doch noch gar nicht gewählt. Aber ich bin jetzt der erste Mann hier, verstehst du? Du musst das der Breuer zeigen. Damit die so auf mich aufpasst, wie sie auf Witt aufgepasst hat. Ich brauche Schutzhoppe. Uwe! Uwe, wir müssen reden. Nicht jetzt. Der Carsten ist tot und die Karten werden neu gemischt. Nicht jetzt, sag ich. Er hat einen Drohbrief bekommen. Schreib das doch gleich in die Zeitung, Mensch! Wir sind doch Freunde, Uwe. Und du bist doch jetzt der neue Mann. Du hast doch jetzt hier das Sagen. Nur noch Geschichte. Hörst du nicht richtig? Jemand bedroht mich. Ich muss wissen, ob ich auf dich zählen kann. Wenn es hier nichts wird mit dem Wind, dann muss ich meinen Laden dicht machen. Lass ihn in Ruhe, Ingo. Das muss einer von den Sektierern sein. Aber welcher? Lüdemann? Friedo Kröger? Wo steckt der überhaupt? Was geht denn jetzt hier wieder nicht? Vernehmung Frauke Lüdemann in der Mordsache Carsten Witt. Das mit Witt tut uns leid. Das müssen Sie mir glauben. Um 19 Uhr wurde Witt zum letzten Mal gesehen. Wo waren Sie an dem Abend? Wo war Ihr Mann? Jens würde einem Menschen nie was zuleide tun. Witts Pläne hätten Ihre Existenz vernichtet. Sie können sicher sein. Mein Mann würde nichts tun, was Dörte Witt unglücklich macht. Was soll das denn heißen? Er hängt an ihr. Alte Geschichten. Die beiden waren ein Paar. Das ist lange her. Für ihn war es die große Liebe, für sie nicht. Eifersucht ist ein starkes Motiv. Jens und ich, wir haben zusammen was aufgebaut. Das würde ich niemals aufs Spiel setzen. Was ist mit Uwe Nissen? Jemand hat ihm einen Drohbrief geschickt. Und ihr Mann hatte mit ihm kürzlich eine heftige Auseinandersetzung. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Woher kennen Sie den Text? Wir haben auch so einen Brief bekommen. Ich denke eher, Sie haben ihn geschrieben. Was sollte das denn bringen? Es würde doch jeder sofort glauben, dass der von uns kommt, so wie Sie. Nennen Sie mir einen Grund, warum ausgerechnet Ihnen jemand so einen Brief schicken sollte. Ich dachte erst, man wollte uns einschüchtern. Sie suchen einen Sündenbock für Witz tot. Aber inzwischen denke ich das nicht mehr. Sie kennen den Absender. Das ist es ja eben. Wer ist Frido Kröger? Wieso? Herr Uwe Nissen hat seinen Namen erwähnt. Hm. Der hat eine kleine Tischlerei am Ortsrand. Seit seiner Scheidung ist er praktisch auf Tauchstation. Aber gegen den Windpark hat er sich mächtig ins Zeug gelegt. Man wundert sich manchmal, was in den Leuten alles drinsteckt. Hm. Und wo finde ich ihn? In seiner Werkstatt vermutlich. Seitdem die Bürgerinitiative die Abstimmung verloren hat, läuft er wie ein bissiger Hund rum. Das kann man verstehen, oder? Was ist mit Abendessen? Kein Hunger, Herr Quast. Ach. Ich werde einen kleinen Spaziergang machen, jetzt wo es im Moment mal nicht regnet. Sie haben alle zuerst an Jens gedacht. Aber Jens hat aufgegeben. Er hat Angst. Und Angst macht dumm. Hallo. Wenn ich Lust hätte zu telefonieren, wäre ich dran gegangen. Es gibt Neuigkeiten, Gartmann. Wir müssen uns treffen. Ruf mich an. Ich werde nicht aufgeben, so kurz vorm Ziel. Das muss sie einsehen, die Polizistin. Hallo. Wenn ich Lust hätte zu telefonieren, wäre ich dran gegangen. Sag mal, wo steckst du? Hier im Ort haben einige einen Drohbrief bekommen. Frau Lüdemann vermutet, dass einer aus der BI dahinter steckt. Sie sagt, er hat die Niederlage nicht verkraftet. Er glaubt, die Abstimmung ist manipuliert worden und führt inzwischen einen Privatkrieg. Melde dich mal. Frau Kröger? Ja? Bettina Breuer, LKA. Ich weiß, wer Sie sind. Frau Kröger, wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihr Ex-Mann etwas mit dem Mord an Carsten Witt zu tun hat. Ich habe befürchtet, dass Sie kommen werden, um mich danach zu fragen. Meine Antwort ist, ich weiß nicht, ob er es war. Er hat sich sehr verändert. Was ist passiert? Also, was ich an Frido immer sehr mochte, ist seine Zuverlässigkeit. Wenn er sich einmal für etwas entschieden hat, dann hält er daran fest. Aber er versteht nicht, was es heißt, dass etwas vorbei ist. Er belagert mich. Ich spreche mit ihm, aber ich erreiche ihn nicht. Ist er gewalttätig? Nein. Nur auf seine Weise treu. Er ist hier geboren. Er will nur seine Heimat schützen. Man darf sich nicht drücken, sagt er, nur weil eine Überzeugung unbequem wird. Ach, mich hat übrigens vorhin schon mal jemand nach Frido gefragt. Wer? Der Tourist, der hier im Fördeblick wohnt. Er wollte neulich sogar mit mir Wein trinken. Netter Kauz. Er erinnert mich an meinen Vater. Die Tischplatte, europäische Kirsche, massiv. Die Zarge bündig, die Beine verzapft. Das Leimholz selbst gefügt und ausgehobelt. Dann verleimt, Kern an Kern, Splint an Splint. Hallo, wenn ich Lust hätte zu telefonieren, wäre ich dran gegangen. Was zum Teufel treibst du, Jack? Egal, was du dir ausgedacht hast, halt dich fern von Frido Kröger. Er ist vermutlich unser Mann und er ist unberechenbar. Endlich! Hoppe hier. Es wird jetzt ein bisschen unübersichtlich, Frau Breuer. Wie es aussieht, hat Frido Kröger eine Geisel genommen und sich mit ihr in seiner Werkstatt verschanzt. Wer ist die Geisel? Ja, ein Urlauber. Keine Ahnung, wie der da reingeraten ist. Gartmann! Sie kennen ihn? Hat Kröger Forderungen gestellt? Ja, er will den Ingenieur von Eventec sehen. Und er will, dass ein Reporter vom Flensburg... Ist er bewaffnet? Ja, klar, er ist im Schützenverein. Ich werde das SEK anfordern. Ich glaube nicht, dass wir auf die warten können. Er hat gesagt, sofort. Sonst lässt er den Laden hochgehen. Das waren seine Worte. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Ich sehe den noch wie ein Sack Hafer am Reck hängen. Ich dachte nicht, dass er so viel Gewalt in sich hat. Man sieht es einem Menschen nicht an. Sieht man schon, wenn man Augen im Kopf hat. Bitte, Leute. Alle hinter die Absperrung. Das ist ein Polizeieinsatz. Stimmt es, dass er eine Bombe hat? Der weiß doch gar nicht, was er da tut. Wie sieht's aus? Althoff ist auf dem Weg hierher. Hat ein bisschen gedauert, ihn zu überzeugen. Bringt einfach einen Menschen um. Wegen ein paar Windmühlen. Ein Fundamentalist. Ganz oder gar nicht. Schwarz oder weiß. Unsinn. Der war eifersüchtig auf Witt. Wegen Musche. Eifersucht ist ja wohl eher dein Thema, Frau. Warum ist der Zeitungsmensch noch nicht hier? Ja, der kommt aus Flensburg rüber. Der kann ja nicht fliegen. Schleifen und befeuchten und trocknen lassen. Zuletzt mit einem 240er Schleifleinen über das Holz gehen. Mit Gefühl die Kanten brechen. Und es riecht nach Harz und Wald. An einem trockenen, heißen Tag. Das dauert alles viel zu lange. Tausendmal habe ich gesagt, da läuft nichts zwischen uns. Ist dieser Gartmann ein Freund von Ihnen? Tausendmal und jetzt ist Carsten tot und ich bin schuld. Frau Krüger, kommen Sie bitte mal. Herr Krüger, hier spricht Bettina Breuer, LKA Hamburg. Herr Krüger, Ihre Frau ist hier bei mir. Sie möchte mit Ihnen sprechen. Frido? Frido, ich bin's. Wo bleibt der Ingenieur? Frido, bitte gib auf. Das führt doch zu nichts. Lassen Sie meine Frau in Ruhe. Und schaffen Sie den Ingenieur von der Ventex her. Ich gebe Ihnen noch 10 Minuten. Ein Lappen mit Hartöl tränken und die Platte gleichmäßig damit einreiben, um die Maserung anzufeuern. Und auf einmal treten überall feine Linien hervor. Rötliche Linien, bräunliche Linien. Und das Holz beginnt zu sprechen. Mit diesem Tischmuschel. Fangen wir noch mal von vorne an. Reden Sie mit ihm, Frau Breuer. Halten Sie ihn hin. Wir müssen Zeit gewinnen. Hören Sie, Herr Kröger? Herr Althoff ist auf dem Weg hierher. Noch 6 Minuten. Er kommt so schnell er kann. Wir nehmen Ihre Forderungen sehr ernst. Ein Handgriff von mir und der Glühfaden, der im Benzinkanister hängt, kriegt Strom. Der Mann ist ja völlig durchgeknallt. Wieso macht denn da keiner was? Die Stillen sind oft die Verrücktesten. Rächen sich an der Welt, weil die sie übersehen hat. Das sagst ausgerechnet du. Ich möchte mit Gartmann sprechen. Wozu? Ich möchte sehen, ob es ihm gut geht. Der Reporter soll einen Fotografen mitbringen. Und ich will das Fernsehen hier haben. Die sollen das alles filmen. Wer ist dieser Gartmann eigentlich? Die Breuer kennt ihn. Unseren Touristen? Jo. Scheiße. Vielleicht ist er ja auch schon tot. Althoff ist da. Was habe ich Ihnen gesagt? Diese Leute gehen bis zum Äußersten. Er will mit Ihnen sprechen. Was soll das bringen? Reden Sie mit ihm! Halten Sie ihn hin, verdammt nochmal! Wenn das SEK da ist, übernehmen die. Aber was soll ich dem Mann sagen? Alles, was er hören will. Okay. Aber nichts davon wird rechtsgültig. Damit das ganz klar ist, ja? Ich will, dass Sie sich das anhören! Die Last meines Gewissens zwingt mich zur Umkehr. Windkraft macht die Menschen krank. Schon 60 Minuten Schattenwurf führen zu Stressreaktion. Tieffrequenter Schall verursacht Tinnitus. Schwindel, Übelkeit, Herzrasen und Panikattacken. Ich wollte unser Dorf dem Ökowand preisgeben. Gesundheit und Glück der Menschen hier war mir egal. Politischer Ehrgeiz hat mich getrieben. Gier und Eitelkeit haben mich blind gemacht. Für den Profit nahm ich die Zerstörung der Heimat in Kauf. Aus einer blühenden Landschaft wollte ich ein Industriegebiet machen. Dafür habe ich Gutachten fälschen lassen. Betrogen und gelogen. Ich habe das Ergebnis des Bürgerentscheids manipuliert. Ich habe die Zukunft unserer Kinder an die mit Mafia verkauft. Herr Krüger! Hier spricht Rüdiger Althoff. Na endlich! Er soll herkommen! Nee, auf keinen Fall! Wenn hier jemand stirbt, dann tragen Sie dafür die Verantwortung. Das wäre nicht das erste Leben, das die Windmafia auf dem Gewissen hat. Was wollen Sie denn, Herr Kröger? Verschwinden Sie aus Harum! Lassen Sie uns in Ruhe! Die Windenergie wird kommen. Sie werden die Entwicklung nicht aufhalten. Am Ende siegt der Wille des Volkes. Ja, Sie sagen es ganz genau. Und alle hier, alle wollen den Windpark. Weil diese Energie nämlich eine gute Sache ist. Sie stehen auf verlorenen Posten, Herr Kröger. Sie sind ein Hetzer, Althoff. Aus Ihrem Mund kommt nur Gift. Nur zu kotzen Sie sich aus. Ein Hetzer und ein Mörder. Ich habe niemanden umgebracht. Ich nicht. Sie haben Witt auf dem Gewissen. Sein Blut klebt an Ihren Händen. Und alles, was noch passieren wird, kommt auf Ihre Rechnung mit drauf. Was ist mit dem Fernsehen? Nimmt jemand das auf? Althoff hat nichts begriffen. Er denkt immer noch, er wäre es, der die Situation hier kontrolliert. Gehen Sie, Gartmann. Laufen Sie rüber zu Ihrer Freundin. Fahren Sie nach Hause. Auch Sie haben nichts begriffen. Haben Karten gespielt mit denen und ihren Lügen zugehört. Diese Leute gehen über Leichen. Glauben Sie mir, ich kenne Sie. Und meine Geduld mit ihnen ist am Ende. Jack! Bettina, Achtung! Das war ja mal wieder... Fördewind. Hörspiel von Sabine Stein. Es sprachen Bettina Breuer, Sandra Borgmann, Jack Gartmann, Martin Reinke, Frido Kröger, Jens Wawritschek, Carsten Witt, Wolfram Koch, Hoppe, Oskar Ketelhut, Uwe Nissen, Peter Kämpfe. In weiteren Rollen Wilfried Gialas, Konstantin Graudus, Hannes Hellmann, Max Herbrechter, Stefan Kampwirth, Sandra Keck, Rolf Petersen und Sonja Stein. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Nicole Graul. Regieassistenz Ilka Bartels. Dramaturgie und Redaktion Christiane Ohaus. Regie Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013 für den ARD-Radio-Tatort.